Beitel-Fernsprecher am alten Posthof, Ecke Richmuthstraße, an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine durchsichtige, aufgerissene Plastiktüte, in der vielleicht einmal Erdnüsse aufbewahrt wurden, sowie ein Hinweisschild der Firma Beitel Kommunikation GmbH mit der Aufschrift "Hier telefonieren Sie billig", sowie eine Arbeitsbühne der Firma Gardemann, die hier vor einem Schaufenster von Karstadt Sport geparkt ist und die Aufschrift "Gardemann vermietet Arbeitsbühnen" trägt. Ansonsten sieht es hier relativ aufgeräumt aus, bis auf einen Ausschnitt aus dem Kölner Express mit der Schlagzeile "Briatore will Alonso zurück" und einen Einkaufsbon der Firma Karstadt Sport, wo Speedo Kids Shorts für 7,50 Euro gekauft wurden. Ansonsten also hier keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.